Arm als Arzt. Ich habe bisher viel über die typischen Mittelschichtsberufe geschrieben, die man gemeinhin mit einem auskömmlichen Lebensstil verbindet. Die Lehrer, die Krankenschwestern, die Fachverkäufer oder die Polizisten. Das Abrutschen von Teilen unseres Arbeitsmarkts spielt sich aber auch noch in anderen Schichten ab, die sich auf den ersten Blick nicht unbedingt aufdrängen. Es geschieht auch in der oberen Mittelschicht. Dort, wo die Mitte schon an der Oberschicht kratzt. Das zeige ich an einem Berufsbild, das ähnlich wie das der Krankenpflegerin an den Geldtöpfen der Sozialsysteme hängt, dem Beruf des Arztes. Beginnen wir mit jenen, von denen man ahnt, dass sie unter teils grässlichen Bedingungen arbeiten, den Assistenzärzten im Krankenhaus. Zum Beispiel diese junge Ärztin, die meine Kolleginnen Annelie Naumann und Christina Brause kennenlernten. Sie soll hier Friederike heißen. Es gab eine Nacht im Sommer 2017, da konnte Friederike nicht mehr. In dieser Nacht hatte sie 3 Menschen reanimieren müssen. Die 3 Menschenleben hatten auf dem Spiel gestanden. Während Friederike um ihr Leben kämpfte, war sie schon etliche Stunden im Dienst, völlig übermüdet. Mal wieder. Am Ende brach sie mit einem Weinkrampf zusammen, nichts ging mehr. Die damals 31-Jährige ist Assistenzärztin in einem Krankenhaus in einem Berliner Randbezirk. Sie erzählte, sie arbeite ganz einfach deutlich zu viel. Zu den regulären Schichten jeden Tag kämen jedes zweite Wochenende 12 oder sogar 24-Stunden-Dienste. Dass das nicht mehr lange gut gehe, merke sie seit einiger Zeit an ihrem eigenen Körper. Häufige Infekte, Erkältungen, es fehlen ihr die Regenerationsphasen. Friederike sagt, sie würde gern wieder weniger arbeiten, aber das sei nicht so einfach. Zusätzlich zu ihrem Arbeitsvertrag ließ die Klinik sie eine Vereinbarung unterzeichnen. Darin steht, sie wolle freiwillig bis zu 60 Stunden pro Woche arbeiten. Friederike sagt, sie und ihre Assistenzarztkollegen hätten nicht wirklich eine Wahl gehabt, diesen Zusatz zu unterschreiben. Solche Dokumente erfreuen sich in Deutschlands Krankenhäusern offenbar wachsender Beliebtheit. Kliniken nutzen sie, um eine EU-weite Gesetzesregelung zu unterlaufen, die seit 2003 vorsieht, dass Klinikärzte pro Woche höchstens 48 Stunden arbeiten dürfen. Viele Krankenhäuser, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo in Europa, reagierten, indem sie seither die sogenannten Opt-out-Zusätze zu den Verträgen einsetzten. Laut EU-Gesetz dürfen Arbeitgeber zwar Ärzte nicht benachteiligen, wenn diese sich entscheiden, diesen Zusatz nicht zu unterschreiben. Aber wie so oft am Arbeitsmarkt gilt offenbar auch hier: Das Papier, auf dem dieses Gesetz steht, ist geduldig. Bei der Ärztegewerkschaft Marburger Bund kennt man durchaus Fälle, in denen Klinikärzte unter Druck gerieten, weil sie die Vereinbarung nicht unterschreiben wollten. Auch Friederike erzählt, bei ihr sei es so gewesen. Die Personalverantwortliche sagte, es sei nicht sicher, ob dann ein Arbeitsverhältnis tatsächlich zustande käme, sagte sie. Das Drucksystem scheint zu funktionieren. Zwar herrscht in Teilen Deutschlands Ärztemangel, aber vor allem auf dem Land. In den Großstädten, wo viele Nachwuchsärzte einen Job suchen, sieht es anders aus. Und es gibt offenbar genügend Ärzte, die gern die Opt-out-Klausel unterschreiben, weil sie durch die so entstehenden Überstunden mehr Geld verdienen. Ein Assistenzarzt an einem kommunalen Krankenhaus verdient im ersten Jahr 4.400 Euro brutto. Nicht üppig für all die Arbeitsstunden, den Schlafmangel, die große Verantwortung, die mit dem Beruf verbunden ist. Und dafür, dass Ärzte länger als fast alle anderen studieren müssen und während dieser Zeit noch nichts verdienen. Es erscheint nicht fair, dass in einem Beruf, für den man so lange lernen muss und so viel Zeit investiert, bis man Geld verdient, die Arbeitsbedingungen so mies sein können. Natürlich kann man argumentieren, die jungen Ärzte sind in der Ausbildung und Lehrjahre sind nun einmal in fast jedem Beruf strapaziös und nicht gerade gut bezahlt. Warum sollte es ausgerechnet den Ärzten anders gehen? Das Problem liegt aber tiefer. Nicht nur die Assistenzärzte klagen über ihre Arbeitsbedingungen. Auch jene, die mitten im Beruf stehen, berichten zunehmend von dieser Arbeitsverdichtung und davon, dass man mit ihrem Beruf längst nicht mehr automatisch wohlhabend werde. Da ich oft im Gesundheitswesen recherchiere, spreche ich häufiger mit Ärzten über ihre wirtschaftliche Situation, sowohl mit Klinikärzten als auch solchen mit eigener Praxis. In der Regel möchten sie nicht namentlich zitiert werden, aber das, was sie berichten, ist aufschlussreich. Ein 62-jähriger Hausarzt aus Baden-Württemberg rechnete mir vor, seine Praxis erziele pro Jahr einen Bruttoumsatz von rund 200.000 Euro. Davon blieben ihm als Gehalt am Ende 42.000 Euro. Mit diesem Geld müsse er nicht nur den Lebensunterhalt bestreiten, sondern auch für das Alter vorsorgen. Einen Nachfolger, der ihm seinen ländlichen Praxissitz abkaufen würde, suche er seit Jahren vergeblich. Vor ein paar Jahren hatte er einen Herzinfarkt. Nach 19 Tagen war er wieder im Dienst. Burnout? Gibt's nicht. Darf es nicht geben bei Einzelkämpfern. Eher fängt man das Saufen an oder schluckt Antidepressiva, sagt er. Auf den Schultern der Ärzte lasten auch die Investitionen, die sie für ihre Praxis tätigen müssen. Ein Kieferchirurg aus Nordrhein-Westfalen etwa, der gerade in der Praxisgründung steckte, erzählte mir, dass er für die Praxisausstattung einen Kredit über rund 500.000 Euro aufnehmen musste. Allein ein Zahnarztstuhl kostet um die 50.000 Euro. Auch sein eigenes Gehalt müsse er in den ersten Jahren fremdfinanzieren, bis die Praxis hoffentlich gut läuft, sagt er. Hinzu kommen bei vielen Ärzten mit eigener Praxis die Kosten für den Praxissitz, den sie ihren Vorgängern abkaufen müssen. Bei einer gut gehenden Facharztpraxis sind das bis zu 350.000 Euro. All diese Verbindlichkeiten verpflichten. Und sie sorgen dafür, dass viele Ärzte noch in recht hohem Alter arbeiten. Laut Statistiken der APO-Bank, die viele solcher Kredite ausgibt, sind 28% aller Fachärzte, die sich selbstständig machen und dafür verschulden, zu diesem Zeitpunkt schon über 45 Jahre alt. Der durchschnittliche Kredit, den ein Existenzgründer in dieser Altersgruppe aufnimmt, liegt bei 99.000 Euro. Diese Kredite abzuzahlen, sagen viele niedergelassene Ärzte, werde immer schwieriger. Denn während in fast allen Berufen die Löhne und Gehälter regelmäßig an die Inflation angepasst werden, passiert das bei den niedergelassenen Ärzten schon seit Jahren nicht mehr, zumindest nicht verlässlich. Jedes Jahr verhandeln ihre Vertretungen, die kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen über Honorarerhöhungen für das kommende Jahr. Und jedes Jahr steht am Ende in der Zeitung, dass die Ärzte einen dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich erhalten sollen. Aus Sicht der Ärzte sind die Steigerungen aber oft viel zu niedrig. Gerade zum Beispiel im Jahr 2019. Die Einigung über die Honorare sei im besten Fall ein Inflationsausgleich, schimpfte etwa der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt. Was er damit meint? Für einen Hausbesuch etwa bekommt ein Hausarzt 22 Euro pauschal, egal wie lange er dafür braucht oder wie weit er fahren muss. Berufskollegen erklärten, es gebe auch noch ein weiteres Problem. Die Gehälter der Praxisangestellten stiegen deutlich stärker als die Entlohnung der Ärzte. Mit dem Resultat, dass den Praxischefs am Ende immer weniger Geld für den eigenen Lebensunterhalt bliebe. Wenn auch auf einem anderen Niveau, ist der Mechanismus bei den Ärzten derselbe wie bei den Pflegern. Die Krankenkassen halten ihre Schatullen so gut es geht geschlossen, um die Beiträge der Versicherten möglichst gering zu halten. Aus Sicht der Versicherten ist das ein dankbares Anliegen. Aus Sicht der Ärzte und ihrer Berufsvertretungen dagegen ist es ein Risiko. Je weniger finanziell attraktiv der Arztberuf ist, umso eher entscheiden sich die klügsten Köpfe für andere Professionen. Vielleicht für Geldanlage oder Immobilienverwaltung. Vergleicht man den Arztberuf mit vielen anderen, seien es die Pfleger, seien es die Polizisten oder auch all die Fachangestellten aus dem Einzelhandel, mag die Kritik an den stagnierenden Honoraren nach Jammern auf hohem Niveau klingen. Und doch sind auch die Einkommen der Ärzte ein weiterer Mosaikstein in einem großen Bild. Je mehr Steinchen, je mehr abrutschende Berufsbilder man in dessen Rahmen einsetzt, umso klarer wird das Bild. Die Arbeitskraft und nicht nur die einfache, sondern gerade auch die gut ausgebildete, teils hochqualifizierte, ist heute weniger wert als noch in den Generationen unserer Eltern und Großeltern. Immer mehr Menschen können sich von ihrer persönlichen Lebensleistung immer weniger leisten.